Bayern 2. Nachtgespräche. Guten Abend und herzlich willkommen. Ich bin Brigitte Lemmle, Diplompsychologin und Familientherapeutin. Wenn Sie mit mir sprechen möchten, erreichen Sie mich unter der Telefonnummer 089 51 8 51. 089 51 8 51. Es ist mir ein Bedürfnis, mich für meine Pleite letzten Sonntag zu entschuldigen. Ich musste erst meinen Blinddarm und dann die Notaufnahme überzeugen, dass in meinem Alter eine Blinddarmentzündung absolut albern sei. Am Montag habe ich mich dann durchgesetzt. Jetzt spielen wir noch ein paar Takte Musik und dann beginnen wir mit unserem ersten Gespräch. 089 51 8 51. Ich freue mich auf unsere erste Anruferin. Guten Abend. Guten Abend. Brigitte, hier ist die Emmy. Ich habe ein Problem. Mein Freund hat sich vor 4 Wochen von mir getrennt unter fadenscheinigen Argumenten. Ich hätte ihn gern wieder zurück, bin in einem Chaos, das also ich noch in meinem Leben nicht erlebt habe, möchte aber andererseits ihm auch helfen, aus seinem Chaos zu kommen. Grund ist der, er ist Witwer. Seit 3,5 Jahren und hat scheint seine Trauer immer noch nicht bewältigt. Was weiß ich denn über die Emmy? Was hat sie für Beziehungen gelebt, sage ich zu der Emmy, du? Ja. Okay, und wechselseitig? Sag mal, ich hatte eine 8-jährige Ehe. Ich bin nach dieser Ehe, habe ich 20 Jahre alleine gelebt, hatte zwar meine Beziehung, aber nie mit einem Mann zusammengelebt. Und das war jetzt die erste feste Beziehung wieder? Das war jetzt wieder die erste feste Beziehung. Ich war sehr häufig mit ihm zusammen. Es war Friede, Freude, Eierkuchen. Er hatte einen Glanz in seinen Augen, was ich bei einem Mann noch nicht erlebt habe. Und ich bin in sein Leben integriert worden, wahrscheinlich etwas zu schnell. Und nur Schluss? Nur Schluss, aus heiterem Himmel. Redet sich raus, es hätte begonnen an dem Geburtstag seiner verstorbenen Frau, wo er darüber nachgedacht hätte und auch dem darüber in Einklang gekommen wäre, ich würde nie mit seinen Kindern zurechtkommen. Sag mal, Emmy, was hilft dir denn beim Trauern? Das tut ja bitter weh. Es tut also ziemlich bitter weh. Was hilft dir beim Trauern? Erst nochmal so an so einer Vision aufrechtzuerhalten, es gäbe noch eine Chance oder du nennst ja eine Vision, du könntest ihm vielleicht sogar helfen. Ist es bei dieser Trauerarbeit hilfreich oder helfe ich dir dabei zu sagen, Schluss, aus die Maus, wie gehe ich mit Abschied um? Was ist so dein Gefühl? Was ist für dich am hilfreichsten, mit diesem bitteren Schmerz umzugehen? Ich weiß, dass ich ihm nicht gleichgültig bin. Dessen bin ich mir sicher. Ich habe aber dich was gefragt. Was ist für dich hilfreich? Es ist für mich hilfreich, mit ihm wieder umgehen zu können, in welcher Art auch immer und auf welcher Basis. Ich sitze hier seit 4 Wochen und habe mehr oder weniger Funkstille und kann ihn nicht erreichen. Angenommen, das bleibt so. Was wäre für dich hilfreich? Was wäre für mich hilfreich? Das, was du andeutest als Lösung, was du andeutest, ist, es verstehen zu wollen. Ja, ganz genau. Mini-Hoffnungen zu haben aufgrund dieses Verstehens, könnte es doch noch mal eine Chance geben. Alles wird sozusagen zusammengeklaubt, dass es sich zu einem Ganzen zusammenschließt. Ja. Das scheint für mich so im Vordergrund zu sein. Ja. Das heißt, ich wäre eigentlich für dich eine schlechte Beraterin, wenn ich sagen würde, es wäre zu Ende. Nein. Auch mit diesem Gedanken muss ich mich irgendwie vertraut machen. Vielleicht können wir aus beidem eine Kombi machen. Mhm. Ich würde nämlich zu diesen Überlegungen, die sich ja so ein bisschen bei dir so konzentrieren auf ihn, was so der Grund sein könnte, nicht verarbeitete Trauer und was wäre denn, du schilderst es als sehr harmonisch, du siehst sein Leuchten, es ist so fast wie ein Überidealisieren. Was wäre denn dein mini-kleines Nein zu ihm? Erstmal vielleicht nur ein mini-kleines. Ein Nein zu ihm, die Feigheit. Da haben wir doch schon was. Die Feigheit vor seinen Kindern vor allen Dingen. Also das heißt so dieses Nein, du feiger Hund, da hättest du dich drüber hinwegsetzen müssen. Wo hast du denn die Feigheit noch gespürt? Die Feigheit habe ich gespürt bei einer Auseinandersetzung mit den Kindern, die ich selber miterlebt habe, wo ich auch eingebunden war. Und er es bis heute nicht besprochen hat, obwohl er selber gekocht hat. Oder auch die Feigheit, Bilder seiner Frau abzuhängen. Oder vielleicht Utensilien, die auf ihrem Nachttisch immer noch liegen, wegzuräumen. Oder auch wirklich zum Psychologen zu gehen, wie er es mir öfters gesagt hat, um seine Trauer zu bearbeiten. Aber dann wäre das doch eigentlich das, was du für dich schon als Lösung gefunden hast, dich mit ihm zu beschäftigen, wäre es doch eigentlich noch ein viel reicheres Beschäftigen, die Seite aufzufüllen, wo du sagst, auch ich hatte ein Nein. Als ob du sozusagen jetzt in deinem stillen Kämmerlein sitzt und vielleicht kannst du es auch verschriftlichen, du kannst Zettels malen oder keine Ahnung, wo du auf dem einen Stoß ist. Und ich sehe immer wieder deine glänzenden Augen. Und ich traure, weil wir Träume zusammen geträumt haben. Mhm. Und ich stelle mir die Minuten und die Zeit vor, wo es so innig war, wie ich es mir noch nie habe vorstellen können, dass es sein könnte. Ganz genau. Das sind die Zettel auf dem einen Haufen. Mhm. Aber jetzt ist der ganz schön schnell eingefallen. Auch ein ganz schön großer Haufen auf der anderen Seite. Das heißt, auf der einen Seite, wie würdest du denn die Farbe von den Papieren wählen, wo du die schönen Sachen schreiben möchtest? Welche Farbe? Gelb oder Orange. Okay. Ocker? Nee. Ocker ist dreckig. Dreckig. Also was ganz Klares. Ja. Zwischen Gelb und Orange. Ja. Okay. Gehst du morgen gleich kaufen? Mhm. Wie sieht der Papierstoß auf der anderen Seite aus? Welche Farbe hat der? Grau. Genau. Den gehst du auch kaufen. Mhm. Und so kannst du das tun, was für dich im Moment noch hilfreich ist. Dich immer wieder fast so wie im Kreise zu drehen oder positiv ausgedrückt, sich mit ihm zu beschäftigen. Mhm. Und gleichzeitig wird es aber auch ein umfassenderer Papierstoß, weil du schiebst ihm und eventuell den Kindern dieses ganze Nein zu. Das fällt dann immer leichter zu sagen, du hast Nein gesagt. Dabei überhört man aber manchmal, dass man innerlich auch schon so einige Neins hat. Manchmal ist derjenige, der das große, fette Nein ausdrückt, derjenige, der das Nein von dem anderen dazu einlädt. Mhm. Und insofern wäre der graue Stoß schwer spannend. Da könnten auch Ich-Botschaften drinstehen und sagen, vielleicht, und du lebst ja schon lange allein, habe ich kurzfristig ausgeblendet, dass ich eigentlich auch eine sehr glücklich Alleinlebende bin. Mhm. Vielleicht, ja, in der Zeit vorher war das so. So ist es. Und vielleicht steht dann auch auf diesem grauen Stoß, vielleicht habe ich auch auf allen Augen gesessen, inklusive der Hühneraugen, weil ich es so harmonisch haben wollte. Mhm. Vielleicht bin ich auch so ein bisschen aus der Übung gekommen in diesen 20 Jahren und habe alles rosa-rot sehen wollen. Das sind Das ist nur ein Impuls. Du wirst das rausfischen, was für dich richtig ist. Aber das könnte ich mir auch auf diesem grauen Stapel vorstellen. Und wenn du beide Stapel nimmst, beide, wird es witzigerweise ich habe so gerade dieses Bild, wie Dagobert Duck auf seinen ganzen Dukaten drauf sitzt. Weil nämlich nur der eine Berg, der gelb-orangene, ist nicht so reich wie beide Berge zusammen. Das ist richtig. Aber mit Sicherheit größer. Viel größer. Wie Dagobert Duck. Und vielleicht kannst du dich halt irgendwann auf diesen reichen Stoß draufsetzen. Und vielleicht kannst du dann irgendwann sagen, ich werde dich in den nächsten Jahren mittransportieren. Weil ich all das, was wir hatten, spüre und sehe und es gehört zu mir. Okay. Graues Papier? Ja. Gelb-orange? Ja. Noch einen letzten sehr platten, ein sehr plattes Bild. Orange kommt ja auch auf der Ampel vor, gell? Dunkelorange, ja. Karlauer. Entschuldigung. Ich habe mir schon im Vorfeld entschuldigt. Ich finde, Orange ist meine Lieblingsfarbe, weil sie ist so schön warm und erinnert mich an Sonne. Und du kommst jetzt mit der Ampel. Das war voll der Karlauer. Aber Dunkelorange geht nun mal in Rot auf der Ampel über. Also ich entschuldige mich. Ich habe mich vorher entschuldigt. Und danke dir sehr, dass ich lachen darf mit dir. Alles, alles Gute. Ich danke dir. Okay. Tschüss. 089-51-851. Und unsere nächste Anruferin. Hey, wir waren letzten Sonntag verabredet, richtig? Ja, richtig. Haben Sie sich noch dran erinnert? Ja, selbstverständlich. Schön, freut mich, weil ich habe dieses Indianer-Ehrenwort noch sehr lange bewahrt, wo ich denke, okay, jetzt ist sie krank, gut. Und wir hatten ja auch schon fast so ein bisschen verabredet, was Sie die Woche machen könnten. Ich wiederhole, was ich in Erinnerung habe. Ich weiß, darf ich das Alter sagen? Ja, klar. Ich weiß, dass Sie 50 sind, dass Sie sehr isoliert leben, dass Ihre zwei Kinder fremd untergebracht sind, dass sie immer wieder in solche seelischen Downs abrutschen, dass sie sich sehr verantwortlich fühlen, dass ihre Tochter schon so sehr liebevoll gesagt hat, Mama, nun denk mal an dich. Und ich habe in Erinnerung, dass sie auch nicht alleine wohnen, sondern dass sie in einer WG wohnen, wo sie auch... Okay. Ich wohne allein. Gut. Und dann haben wir uns ja irgendwie verabredet, dass Sie in diese Woche auch mal gucken sollten, dass Sie die Fürsorge, die Ihre Tochter ja auch wirklich sagt, Mami, nicht nur für uns, sondern dass Sie diese Fürsorge, so erinnere ich mich, dass Sie diese Fürsorge auch für sich nutzen sollten. Ja. Ist das richtig? Ja. Ich möchte das ein bisschen anders formulieren. Es ist nicht so, ja, es ist schon so, dass sie sagt, Mama, guck mal auf dich, aber es ist auch so, dass sie sich Sorge um mich macht, ja, im Grunde genommen beinhaltet das dasselbe. Und mein Sohn hat gesagt, also zu ihr, mit Mama geht's zu Ende, wo ich dann dachte, ich muss was machen, also ja. Ist denn diese Fürsorge, die sie ja so in so einem überreichen Maße auch für ihre Kinder erleben, sind Sie denn da fündig geworden? Wie wären Sie mit sich? Sie wären fürsorglich. Also was mir jetzt geholfen hat, war, dass Sie letztes Mal, wo Sie mir die Geschichte erzählt haben, diesen Unterschied zwischen Mitfühlen und Mitleiden, ja, das hat also gut getan. Das hat mir sehr geholfen. Ja, und... Das freut mich sehr. Das war dieses Bild mit diesem grippekranken Kind. Wenn man mitleidet, legt man sich ins Bett, stinkt und schwitzt. genau. Und wenn man mitfühlt, geht man ins Zimmer rein und sagt, es muss Luft rein, man ist viel beweglicher. Ja, es ist ja, naja, meine Situation, ich meine, mir ist das klar, ich bin 50, ja, ich bin ja keine 30, ich bin auch keine 40. Ich habe irgendwie so ein Gefühl von, ja, ich weiß nicht, wie ich aus dem Zustand rauskommen soll. Nun sind wir gerade in das Bett von dem grippekranken Kind reingeklettert. Jetzt haben sie gerade einen Kratzeschal um den Hals und kriegen Eukalyptuscreme auf die Nase geschmiert. Jetzt wollen wir wieder zu diesem mitfühlenden Kind. Ich finde nämlich das Bild, und da sind wir ja leider durch die Zeit unterbrochen worden, sehr schön, weil ich nämlich symbolisch ihr eigenes kleines Kind versucht habe, in das Bett zu legen. Ja, darum geht's. Darum geht's. Na klar, das ist mir auch klar geworden. Ich meine, ich bin das kleine, verwahrloste Kind, was hier rumsitzt und darauf wartet, bis die Mutter jetzt kommt und mal einen Tee kocht. Aber die kommt nicht. Meine Eltern sind vor 13 Jahren gestorben. Und Sie sind beides. Und ja, natürlich. Die erwachsene Frau, die ich ansprechen wollte, die so knapp an die 50 ist, ist 49, drei Viertel, ist ja egal. Die, ja, ist ja völlig egal, 50, ein Drittel. Das heißt, die erwachsene Frau, die mitfühlt, sie sind beides in einer Person, die mitfühlend an das Bett geht, wo ihr kleines, inneres, verletztes Kind liegt. Und lass uns doch dieses innere, verletzte Kind, weil wir haben von Diagnosen vielleicht schon gehört und von weiß der Kuckuck was. Ja, ich war lange in der Klinik, ja. Ich weiß. Das hatte ich vermutet. Ja, Das heißt, wir lassen dieses kleine, innere Kind, das nennen wir einfach, es ist verletzt. Und noch einfacher, es hat die Grippe. Alles andere. Es hat die Grippe, wenn es mal so wäre. Es hat die Grippe. Aber Sie haben vorhin auch was gesagt am Anfang, dass man in dem Alter nicht mit irgendeiner, weiß ich, Leber, keine Ahnung, irgendeine Organentzündung da, bis man das so nicht albern. Hat. Ja? Genau. Ich lese jetzt die Bibel, ja. Ich lese dann, Christus hat gesagt, nimm dein Bett und geh. Und da habe ich gedacht, ja, nimm doch dein Bett und geh. Dann geh doch einfach, ja. Steh doch einfach auf, ja. Ich würde es gerne etwas konkreter machen. Naja, ich habe halt die Schmerzen. Ich habe halt dieses Chaos. Ich habe halt, ich werde noch irre. So, jetzt schwenken wir. Genau, jetzt reißen wir uns zusammen. Verstehst du? Wir können ja jetzt nicht immer einen auf kleines Kind machen, das mit Grippe im Bett liegt, sondern wir versuchen ja gleichzeitig diesen Spagat zu machen, sie als erwachsene Frau an dieses Bett zu schicken und sie sind mitfühlend und nicht mitleidend. Das heißt, sie können zu diesem kleinen Kind gehen, das Grippe hat. Lass alle anderen Diagnosen weg. Und wie würden Sie als erwachsene 50-Jährige mit diesem Kind, das mit Grippe im Bett liegt, sprechen? Was würden Sie tun? Das sind die spannenden Bilder. Sie sind noch da? Ja, klar. Oh. Bin immer da. Immer. Das heißt, das war ein langes Nachdenken. Hä? Wie würde die 50-Jährige sich mitfühlend an die grippekranke Kleine wenden? Wir machen das ganz pragmatisch. Sie haben zwei Kinder großgezogen. Wie geht man dann ans Bettchen ran? Ja, ich sehe, wenn Sie mir also jetzt so ein Bild sagen, dann sehe ich natürlich sofort meine Kinder. Ja, sofort. Das ist automatisch. Na klar. Ich weiß nicht, Sie haben auch Kinder, Sie wissen. Ja, nur Mutter, sind Sie. Das ist so. Das aber ist so. Nun liegen für mich, ich weiß nicht, wie ich Ihnen das erklären soll. Das Nun liegen Sie ja in dem Bett hier. Ja, ich liege jetzt seit 4 Monaten hier im Bett. So, bitte Sie. Das habe ich verstanden. Ich habe seit Wochen die Wohnung nicht verlassen. Und was machen Sie jetzt, wenn Sie sich von mir in diese Stimmung einladen lassen? Zumindest kichern Sie schon wie ein bezaubernder, junger Teenager. Das heißt, Sie gehen zumindest auch mit einer Restfröhlichkeit hin, obwohl Sie sich Sorgen um die Kleine machen. Richtig? Also Fröhlichkeit. Ich schreibe das auf. Aha. Wie gehen Sie noch an das Bettchen von einem kleinen Kind, das die Grippe hat? Werden Sie über die schweren Zustände der Welt, werden Sie über sämtliche Grippeviren referieren? Nein, natürlich nicht. Ja, nein, was denn dann? Weiß ich nicht, gehe ins Bad, ich hole einen Waschlappen und leg den auf die Stirn. Ganz genau. Und also, was sagen Sie, während Sie den Waschlappen auf die Stirn legen? Na, das wird alles wieder gut. Also, den wird schon. Satz hätte ich gerne ganz fest. Es wird schon. Es wird schon. Den können Sie, den Satz. Es wird schon. Ja, und damit Sie diesem kleinen grippekranken Kindchen nicht zu viel versprechen, weil das hat jetzt plötzlich die Hoffnung zu sagen, ja, aber wie, denn kann ich ja rausgehen und was genau. Wenn, was ja, wär, genau. Was wäre? Genau, das mache ich für 10 Minuten. Dann kann ich da rausgehen und dann falle ich wieder um. So ist es. Und was werden Sie dann diesem kleinen Kindchen sagen? Es langsam. Wird. Ja! Mann, Sie wissen doch alles. Ich weiß alles. Natürlich weiß ich alles. Das so, jetzt haben wir. Also die Restfröhlichkeit, die besorgt. Ich rufe Sie ja nicht umsonst an. Ich rufe Sie ja an, weil Sie ein besonderer Mensch sind, ja. Und weil ich diese mütterliche Zuwendung von Ihnen bekomme. Das weiß ich. Das ist so. Jeden Sonntag ab, das weiß ich. Aber ja, ich klar, muss ich ja. Ich habe jetzt zu meiner ehemaligen Therapeutin Kontakt aufgenommen, weil sie für mich das mütterliche Prinzip beinhaltet, ja. So, nun langweilen Sie, glaube ich, gerade wieder die kleine Patientin, weil Sie Ihren Philosophieaufsatz über Mutter sein. Das interessiert das grippekranke Kind gerade nicht. Jetzt muss ich Sie ja mal wieder an Ihre Mutterpflichten erinnern. Sie sind die 50-Jährige, die Sie Ihre kleine grippekranke Maus versorgt. Ja, im Moment halten Sie ihr gerade wieder einen Vortrag über die positive Mutterrolle an sich. Das will die nicht hören. Ich schwöre es Ihnen, das will die nicht hören. Sie will die Restfröhlichkeit, weil die Mama noch sowas wie Zuversicht hat im Sinne von, es wird schon. Gleichzeitig kann sie der Kleinen nicht versprechen, dass wir Riesensprünge machen. Es wird langsam gehen. Gleichzeitig kommt immer wieder dieses kullerige Lachen raus. Was können Sie der Kleinen noch mitgeben? Das, was mir auffällt, ist, dass Sie sich von mir, sehr, also sehr schön einladen lassen in einen roten Faden, der sich durch die ganze Geschichte zieht. Sie lassen sich nicht mehr so leicht ablenken wie ganz am Anfang des Gesprächs. Das heißt, Sie sind sehr konzentriert. Wie könnte sich dieses Konzentrieren auf diese kleine grippekranke Maus auswirken? Sie werden sie anschauen und dann sehen Sie, dass diese Stupsnase vielleicht glühend rot ist oder wie auch immer. Was werden Sie dann mit Ihren Händen machen, wenn Sie sich konzentrieren und an dem roten Faden bleiben? Sie werden plötzlich diese Kleine wahrnehmen. Wahrnehmen im Sinne von, ich umfasse dein Gesichtchen mit meinen Händen. Wir können uns nämlich selber in den Arm nehmen. Ich konzentriere mich auf dich und ich höre dich. Ich bleibe meinem konzentrierten roten Faden und weiche nicht immer wieder ab und weiche nicht immer wieder in irgendwelche Sphären ab, sondern bleibe da. Ich nehme vielleicht Blickkontakt mit dir auf und wir sprechen vielleicht eine stumme Sprache, die vor allen Dingen gekennzeichnet ist durch Zuversicht. Und das können wir. Wir können auch mit uns sprechen. Wir können uns hören. Wir können uns fühlen. Wir können uns gut riechen, vor allen Dingen auch. Und wann immer wir aus diesem roten, konzentrierten Faden abspringen, verlieren wir den Kontakt zu uns. Insofern sieht diese fürsorgliche Mama aus, die mitfühlt, dass sie diesen roten Faden der Konzentration beibehält und ihre Sinne darauf konzentriert. Ich spüre dich, mein kleines inneres Kind. Ich fühle dich, mein kleines inneres Kind. Ich rieche dich, mein kleines inneres Kind. Und du wirst es schaffen. Langsam. Und ich habe das Gefühl, dass uns das hier in dem Gespräch allmählich gelingt, dass sie an diesem roten Faden sich entlanghangeln. Das ist das, was ich unter Mitfühlen meine. Mhm. Und ich glaube, dass sie diese Gabe haben, sich mit dieser Konzentration auf das zu besinnen, was sie ausmacht. Spüren, hören, riechen, schmecken. Das ist die Voraussetzung, dass wir nicht immer wegschnullern in irgendwelche anderen Sphären. Und wenn Sie so Ihrem kleinen, grippekranken Mädelchen begegnen, bin ich ganz zuversichtlich, es wird schon langsam. Manchmal hat man Angst vor den Stimmen, die innen da sind. Dann kann man einfach mal sagen, du, ich habe jetzt im Moment darauf keine Lust. Dann können wir gucken oder riechen. Was sind Ihre stärksten Sinne, wo Sie sagen, boah, da bin ich ja sowas wie ein rotes Seil und ein roter Faden an mir dran. Welche Sinne würden Sie für sich benennen? Sinne? Also, spontan fällt mir auch ein Faden ein. Autofahren. Spüren Sie das Autofahren oder sehen Sie sich beim Autofahren? Also ich bin jetzt gerade ganz, welche Sinne? Also ich glaube, es geht ja wahrscheinlich eher jetzt mal um mich oder um meinen Körper oder dass ich mal... So ist es. Vielleicht mal kurz, dass ich hier keine Schmerzen habe oder so ist mal es. Rausbewege und Sinne, also was... Sehen? Was jetzt... Ja, das ist die Natur. Also das sind die Blumen. Ich riechen oder raus. Riechen oder sehen? Sehen. Das kleine Kind will nicht wieder. Entschuldigung, diese Jammertiere. Entschuldigung. Was Sie wollen, dieses kleine Kind abholen. Erzählen Sie ihr lieber von diesem roten Faden, an dem Sie dranbleiben. Das will nichts von Schmerzen hören. Das hat sie selber. Da sind sie schon wieder mitleidend. Ach. Ja, ist schwer, ich weiß. Aber wir nehmen uns ja auch Zeit, es zu üben. Hey, Schmerzen hat selber. Da muss doch nicht die erwachsene Frau auch noch lamentieren. Da sagt sie eher Natur, mein kleines Kind. Schmeckst du die Natur? Siehst du die Natur oder spürst du sie? Naja, alles drei eigentlich. Also... Das ist entscheidend. Also, und da bleiben Sie. Ich möchte Sie noch mal gerne auf diesen roten Faden konzentrieren, wenn ich darf. Ja, klar. Dann würden Sie bei diesem roten Faden bleiben. Schmerzen sind überfallartig, ablenkend. Die sind ständig, aber sie zerfleddern einen. Und ja, das Gegenteil von zerfleddern ist sich konzentrieren. Und daran üben wir die ganze Zeit. Und deswegen würde ich Ihnen so gerne dieses Bild mitgeben. Mitfühlen heißt nicht, sich diesem Zerfleddern anvertrauen, sondern mitfühlen heißt zu sagen, ich konzentriere mich auf dich, schmerzendes Kind, grippekrankes Kind. Mhm. Es wird schon. Und ich bleibe vor allen Dingen in dieser Konzentration. Es wird schon. Langsam. Wollen Sie es probieren? Mhm. Sie sind in diesem Gespräch jetzt ganz, ganz ruhig geworden, ganz sorgfältig im Zuhören. Ich kann Sie jetzt erstmal mit diesem Gefühl, es wird schon verabschieden. Und ich würde mir wünschen, dass Sie diesen roten Faden immer mal wieder einladen, den wir hier erarbeitet haben. Wie so eine Schnur, an dem Sie sich entlangziehen können, dass dieses zerfledernde, schmerzhafte in etwas sehr Konzentriertes wird. Wollen Sie es probieren? Ja, klar. Ja, also, ja, natürlich. Okay. Das ist eine gute Rettung, ja. Ich danke Ihnen. Das klingt also gut. Das klingt sehr gut. Ja, also das Sie sitzen, machen Sie sitzen, auch Hoffnung für mich selbst. Also, Sie sitzen, also haben Sie auch, denke ich mal, so, wie soll ich sagen, oder sehen Sie etwas in mir jetzt, was ich so nicht sehen kann oder nicht gesehen habe? Und ja, dann hange ich mich jetzt mal an den Boden an. Und was ich auch noch weiß von dem ersten Gespräch ist, dass Sie ja sonntags gerne zuhören oder oft zuhören. Immer. Und wenn Sie das Gefühl haben, ich weiß es nicht, ob ich Sie dafür einladen darf, dass Sie diese Konzentration an dem roten Faden für sich wieder verlieren, lehnen Sie sich einfach noch mal kurz an und beobachten, ob ich konzentriert bin, ob sich irgendwas wie so ein roter Faden ergibt. Und dann ist es vielleicht wieder ein ganz, ganz kleines bisschen mehr von es wird schon. Ich wünsche Ihnen alles, alles Gute dabei. Ich danke Ihnen. Und ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie nochmal angerufen haben. Ich war ja wirklich letzten Sonntag eine Pleite. Nee, Sie waren keine Pleite, Sie waren einfach mal krank. Und ich wünsche Ihnen natürlich auch eine gute Gesundheit. Dankeschön. Ja. Also, alles Gute. Tschüss. Danke. Tschüss. 089 51 8 51. Und ein Anrufer, der in der Warteschleife war. Ich weiß sogar ein bisschen was von Ihnen. Ja. Ich grüße Sie. Grüß Gott. Aber Sie erzählen mir trotzdem. Sie waren, glaube ich, das vorletzte Mal in der Warteschleife. Ja. Genau. Danke, dass Sie nochmal angerufen haben. Ja, ich danke, dass ich dran gekommen bin. Okay. Ja, mein vordringliches Problem ist das Messitum, wie man so deutsch sagt. Mhm. Aber da steckt auch wahrscheinlich sehr viel dahinter. Und wie das kommt, das weiß ich nicht. Dass ich jetzt alles sammle und vollmühle und naja, ich bin jetzt fast 70 und ich müsste eigentlich ein bisschen, ich bin schon ruhiger geworden, aber ja, es ist, also ich fühle mich schon wohl, aber die andere sagen mir immer, es ist unmöglich, was du da machst. Und meine Freundin, die kommt nicht mehr, die geht nicht mehr in die Wohnung, weil es halt, hält sie nicht aus. Sie selber fühlen sich wohl? Ja, auch nicht so richtig, aber es ist halt so und die braucht es wahrscheinlich. Also, wie kann ich mir das vorstellen? Sie kommen großzügig noch in Ihr Bett oder müssen da schon über bestimmte Dinge rüberkrabbeln? Oh, ja, ich komme schon noch rein. Leichten Fußes? Ja, ein bisschen, Einschränkungen schon, aber. Was sammeln Sie? Ja, das ist immer die Frage. Ich sammle eigentlich. Also muss ich sagen, meine Entschuldigung ist fast immer, dass ich eben künstlerisch, ob sehr Zeit, künstlerisch tätig bin und dann bestimmte Sachen brauche eben. Mhm. Weil ich eben so Collagen mache und etc. Und Objekte und das ist meine es ist so, aber es ist zu viel. Ich kann ja nicht so viel Objekte machen, damit ich die ganzen Sachen aufbrauche. Verkaufen Sie die Objekte? Wenn Sie eine wollen, schon, ja. Okay, wir können ein anständiges Verkaufsgespräch. Nein, ich wollte fragen, ob das ja, irgendwo wieder Geld bringt. Sehr, sehr wenig. Also in homöopathischen Beträgen. Mini-Pilchen sozusagen. Ja. Sie klingen für mich schon so bekennerisch als Messi. Wenn Sie jetzt noch gar nichts von einer Diagnose Messi-Dasein gehört hätten, Wie würden Sie sich dann als fast 70-Jährigen beschreiben? Beschreiben? Also es ist, die künstlerische Sache, Sparte ist eben, das ist für mich so, so ein Lebensinhalt und ja, da braucht man eigentlich Material und so. Da fällt mir jetzt der Picasso ein, der hat immer ein Haus voll gemüllt und dann ist das nächste eingezogen. Das war so ein Typ. Es gibt viele Künstler, die sammeln. Es regt an, man sagt ja, das kreative Chaos und so in die Richtung. Ich kriege immer so Botschaften, also das geht nicht, so geht nicht so weiter da und man kann ja nichts mehr putzen, du kannst nicht mehr richtig atmen oder so richtig. Seit wann würden Sie sagen, hat sich das bei Ihnen so angesammelt? Ja, das ist ziemlich lange her, so 20, 30 Jahre. So. Sie sind verheiratet gewesen? Nein, ich war nie verheiratet. Sie haben in einer Beziehung gelebt? Ja, einige Male, aber es war nicht so richtig, hat nicht so richtig gepasst. So. Sie haben Kinder? Nein. Die Freundin, mit der Sie jetzt zusammen sind, ist wie lange die Beziehung? Also circa 15 Jahre. Und das ist ja was sehr Fürsorgliches, was ich höre. Sie sind sich immer wieder nah, aber jeder lebt letztendlich in seinem eigenen Lebensraum. Ja, ja. Was macht den Druck jetzt aus? Also ich höre, und damit kann ich speziell total gut leben, ich mache Collagen, ich mache Objekte. Es ist auch mein Lebensinhalt, dieses Material sammeln. Ich habe Vorbilder wie Picasso, ich kann mir bloß leider nicht leisten, vermutlich in das nächste Haus zu ziehen. Doch, könnte ich schon. Egal. Okay. Ja. Für mich ist es ein kreatives Chaos. Das heißt, Sie selber haben ja offensichtlich überhaupt nicht den Impuls, was zu verändern. Nein. Gut, dann kann man schon mal abhaken. Wenn man selber nicht motiviert ist, was zu verändern, ist schon schwierig, wenn man motiviert ist, was zu verändern und es dann aufzugeben. Das heißt, eigentlich geht es darum, wie mache ich meiner Freundin klar, dass sie aufhören soll, immer an mir rumzumeckern. Ja, genau. Sagen Sie es doch gleich. Ja, hätten wir uns gleich ein paar vernünftige Tipps. Ja. Sie kennt sie ja als Messi. Ja, das war am Anfang nicht so. Und sie weigert sich, zu Ihnen zu kommen. Aber Sie fahren zu ihr. Ja. Und muffeln Sie da oder weil sie sagt, du putzt nicht oder so? Oder nervt sie dann was, wenn Sie dann antraben? Bei ihr? Ja, ich bin dann nicht so lange da und ich schränke mich halt dann ein, aber ich kann nicht viel anfangen mit mir. Mhm. Ich sitze dann beim Fernsehen und ja, dann das ist nicht, in so einer Wohnung kann ich nichts anfangen, wo so alles so sauber ist und ist ja ganz klar, ist ja nicht meine Wohnung und kann mich halt dann nicht so bewegen und so beschäftigen, wie ich das brauche. Wo haben Sie sich in diesen 12, 14, 15, 20 Jahren, wie lang kennen Sie sich? 15 Jahren. Wo haben Sie sich da immer getroffen? Ja, sie ist schon öfter gekommen. Wir sind 100 Kilometer auseinander. Sie ist schon gekommen, aber es war damals noch nicht so. Sagt sie, ich weiß, ich konnte es nicht mehr so genau nachvollziehen. Und dann ist schon einigermaßen gegangen und plötzlich hat sie gesagt, das geht nicht mehr. Also sie will nicht bei Ihnen sein, weil es zu unordentlich ist und Sie wollen nicht bei ihr sein, weil es zu ordentlich ist. Es steht auch an, dass wir irgendwie doch was gemeinsam kaufen oder Haus mieten oder so, aber das ist wahrscheinlich von vornherein schon nicht so toll, wenn wir so unterschiedlich sind. Sie sagt auch, der Klump, das brauchst du mir nicht mitnehmen und so geht's schon los. Also wenn wir zusammenziehen würden und bei mir ist es dann schwieriger, etwas abzugeben, wegzuwerfen. Also ich bei mir bastelt sich jetzt so ein Bild zusammen. Ältere Partnerschaften haben ja unglaublich oder können unglaublich spannende Verabredungen haben. Sie haben ja sehr deutlich gesagt, ich will an meiner Ordnung nichts verändern. Also frage ich mich, was für einen Vorteil haben Sie davon, eine Frau zu haben, die immer wieder zu Ihnen sagt, du musst dich verändern. Es ist doch, es hat doch einen Vorteil, wenn man so jemanden hat, der an einem rummeckert, oder? Hat einen Vorteil. Ja? Das ist nicht so. Da denken Sie aber mal heftig drüber nach. Sie sind seit 15 Jahren zusammen, am Anfang noch nicht so verstärkt, aber jetzt spielen Sie ja gegenseitig, deine Ordnung ist so furchtbar, es bleibt mir nur das Fernsehen nach. Deine Unordnung ist so furchtbar, du putzig, kann nicht zu dir kommen. Das machen Sie schon so lange, das Spiel, dass man sich fragt, was für einen Vorteil hat es. Und es gibt ja sehr spannende, das habe ich eben schon gesagt, Beziehungen in unserem Alter, die vielleicht etwas anderes bedienen, als wenn man mit 17 übereinander herfällt. Was für einen Vorteil hat diese Beziehung für Sie? Das verstehe ich jetzt nicht. Ja, ich bin mir selber nicht sicher. Also, habe ich Angst vor verlassen werden oder vom Aufhören? Oder? Dann würden sich ja verändern. Ja. Ich habe ein ganz anderes Bild. Ich erlebe Sie als ganz wunderbaren, wundersamen Eigenbrötler, der immer wieder schafft, Kontakt herzustellen. Die Kontakte, die hergestellt werden, ziehen Sie immer aber auch gleich als Bestätigung zu sagen, ich muss mich jederzeit wieder in das zurückziehen, was meins ist. Und ich glaube, dass Sie beide dieses Spiel spielen. Wir begegnen uns und durch unsere Andersartigkeit beweisen wir uns, dass wir eigentlich nichts verändern wollen. Außer, dass unsere Begegnungen stattfinden. Du bestätigst mir, dass ich wieder in Mainz gehe, sagt sie zu ihnen. Sie sagen zu ihr und ich bestätige dir, dass du wieder in deins gehst. Und vielleicht ist so etwas wie eine leichte Veränderung, dass sie auch dankbar dafür sind, dass sie sich das schenken. Wir verändern uns nicht. Und das ist tatsächlich das Wundersame an alten Beziehungen, dass man so sein darf, wie man ist. Ja, das verstehe ich jetzt nicht ganz, weil sie sagt ja, sie kann das nicht. Und Sie sind ja ein heftiger Trotzer, wenn ich das mal so, auch als 70-Jähriger ist man ein Trotzer, da sagen Sie. Ja, mit 70 ist man schon ein bisschen eigen. Das haben Sie jetzt gesagt, aber gedacht habe ich mir das. Also das heißt, sie bestätigt sie, dass sie so sein dürfen, wie sie sind. Wenn sie wirklich eine Veränderung beide hätten haben wollen, hätten sie sich schon vor Jahren aufeinander zuentwickeln können. Das stimmt, ja. Sind wir uns einig? Insofern machen sie sich beide im Moment das Geschenk, das, sie haben es so schön gesagt, so zu sein, wie sie beide sind, eigen. Einer in seiner Unordnung und einer in seiner Ordnung. Wie wollen Sie das zusammenbringen? Ich glaube, dass eine leichte Veränderung, da wiederhole ich mich, eine leichte Veränderung passieren kann, wenn Sie dieser Frau zutiefst dankbar sind, dass sie sie in dem bestärkt, was sie sind, eigen. Dass sie nicht mehr mit Angst reagieren, ich muss was verändern, sie reagieren nicht mit Angst. Dass sie nicht mehr mit Angst reagieren, ich muss was verändern, sonst verliere ich dich. Sondern dass sie mit Dankbarkeit reagieren. Ja, das ist aber nicht so, dass ich dankbar bin. Sie drängt mir ja, dass ich mein Lebensstil, meine Wohnung aufräume. Versuche ich es mit einem anderen Bild. Sie nennen es eigen. Ich nenne es trotzig sein. Was kann man einem Trotzer als größtes Geschenk machen? Nicht darauf eingehen, dass er trotzig ist. Das ist so langweilig. Wo könnten Sie sich vorstellen, wie könnten Sie sich vorstellen, dass Sie trotzen? Stellen Sie sich mal vor, jemand will Ihnen vormachen, dass Fußball das Beste ist auf der Welt und Sie trotzen dagegen und sagen, Fußball ist ja sterbenslangweilig. Und Sie sitzen da so richtig unter lauter Fußballfreaks und sagen so richtig trotzig, so was Blödes, hier sind ja lauter Fußballfans. Was müssten die Fußballfans tun, dass sie weiter trotzig bleiben können? Ja, das Gegenteil dazu. So ist es. Und das machen Ihre Freundin und Sie. Sie schenken sich gegenseitig, dass sie eigen bleiben dürfen, beziehungsweise, dass sie trotzig bleiben dürfen. Das muss man erst einmal nur durch den Kopf gelassen werden. Das ist schön, ist völlig schräg, ich weiß. Ja. Weil ich mit dem schrägen Gedanken nämlich noch verbinde, dass sie ihr dafür dankbar sind. Das wäre die Veränderung. Nicht, ich habe Angst, was du vor mir willst, sondern ich danke dir, dass du so bist, wie du bist. Ist völlig schräg, gell? Aber es ist so. Ja. Ist wie mit Fußballfans. Ja. Lassen Sie es in den Kopf gehen. Und wenn Sie eine totale Schraube und mehrere Kreuzungen im Kopf durcheinander sind, rufen Sie nochmal an. Okay? Gut. Ich habe aber im Moment das Gefühl, dass das im Moment so ein bisschen durchsickert. Ich danke dir dafür, dass du mich lässt, wie ich bin. Ein eigener Kopf. Ich hab schon ein bisschen Angst gehabt, dass ich was sagen, was ich nicht verstehe kann. Und jetzt haben wir es ja mit der Bundesliga aufgelöst, oder? Ja. Sollt noch Schrauben sein, Anruf genügt. Ja. Okay? Gut. Alles Gute. Gut. Danke. Tschüss. Gute Nacht. Gute Nacht. 089 51 8 51. Und unsere nächste Anruferin. Guten Abend. Guten Abend. Hallo? Ja. Ja, Frau Lemmle, ich hatte schon in dem Vorgespräch gesagt, ich bin die Johanna aus Frankfurt. Ich kenne Sie selbst aus dem Fernsehen und mein Problem ist, ich habe also jetzt so meine ersten kleinen schriftstellerischen Erfolge, war vom 15. Dezember bis Ende Januar in einer psychosomatischen Kurklinik, konnte da also sehr gut arbeiten, gut schreiben und hier wieder angekommen, ist das wieder alles vollkommen weg. Ich lasse mir also ganz viel einfallen, dass ich mich nicht an den Computer oder an den Schreibtisch setzen muss. Das ist ja spannend. Johanna, was war, wir lassen es so im weitesten Nebel, wir müssen nicht über Krankheiten reden. Schlaf- und Essstörungen. Was für Essstörungen? Indem ich mich also vollgemüllt habe und mir wurde es dann schlecht und ich habe also weiter gegessen. So Fressattacken? Ja. Fress und Kotz oder nur Fressattacken? Nee, nur Fressattacken. Das heißt, die Klinik hatte geholfen, diese Fressattacken zu, vollenden Sie den Satz bitte, zu? Einzudämmen. Also indem einzudämmen. Ich habe also ganz normal gegessen, konnte also auch gut arbeiten, habe also auch gut geschrieben. Ich denke, so ein bisschen hat es also so begonnen. Ich bin bei den freien deutschen Autoren und irgendwann habe ich also einen Anruf bekommen, dass ein Verlag also mich übernehmen will. Und da habe ich also einen ziemlichen Schock bekommen. Und da hatte so ein bisschen aufgehört, dass ich so gearbeitet habe. Und nachdem ich also hier bin, hat es also gänzlich aufgehört. Haben Sie früher schon mal geschrieben? Ja. Ich habe also zwei kleine Sachen verlegt. Also ein Gedichtband im Eigenverlag und dann nochmal über den FDA mit mehreren zusammen. Also Ich finde Ihre Fragestellung, da habe ich fast so ein, ach, weiß ich nicht, so ein Jeeper wie Detektiv vorzugehen. Das heißt, Sie haben... Ja, ich schreibe im Moment auch Kurzkrimis. Das passt ja super. Yeah. Heißt das, dass wenn Sie Ihre Fressattacken eindämmen können, das heißt, wenn Sie sozusagen für die Fressattacken eine Beschäftigungstherapie haben, haben Sie Zeit zum Schreiben? Ja. So habe ich das verstanden. Also ja. Sie sind in der Klinik, aufgrund des Stundenplans, der ärztlichen und psychologischen Begleitung ist es eingedämmt. Das heißt, Ihre Fressattacken haben sozusagen einen Stundenplan. Wenn dieser Stundenplan erfüllt wird, können Sie die andere Zeit nutzen, um zu schreiben. Ja. Wie ist es denn jetzt, wenn Sie nach der Klinik, wie viel Energie brauchen Sie denn dann, um diese Fressattacken entweder ihnen stattzugeben oder aber sie zurückzudämmen? Wie viel Prozent oder wie viel Energie kostet Sie das? Ich würde sagen 50%. Wie viel hat es in der Klinik gebraucht, nachdem da ja Vorgaben? Da hatte ich wenig Gelegenheit. Ich bin also morgens, mittags und abends zum Essen gegangen und habe versucht, zwischendurch absolut nicht zu essen. Und auch nicht dran zu denken? Schwieriger. Also ich konnte das so in den Griff bekommen, indem ich dann halt mittags zum Beispiel eine gute halbe Stunde geschlafen habe. Okay. Das heißt, was hat sich jetzt verändert, seitdem Sie wieder zu Hause sind, von der Prozentzahl? Es ist wieder etwas angestiegen und ich beschwichtige mich, indem ich denke, ja gut, also ich könnte einen Kaffee trinken, genau, ein Stück Schokolade essen, genau, und dann, wenn ich, also ich arbeite also noch für zwei Firmen, und dann so zwischendurch, dann habe ich das Gefühl, ich habe zum Frühstück zu viel gegessen, ich kann jetzt nicht schreiben. Ich habe also... Können wir das dann zusammenfassen, dass Sie gar keine Schreibblockade haben, sondern dass Sie eigentlich am Tag sich wieder erschöpfen mit dem, was in der Klinik nicht war? Was esse ich nicht, wie geht es mir, wenn ich was gegessen habe? Also das heißt, dass diese Endlosschraube sich wieder eingenistet hat? Die Idee ist mir noch nicht gekommen, ja. Sie haben keine Schreibblockade. Die Energie wird wieder von dem Essen aufgesogen. Ja. Die war da, als Sie in der Klinik waren. Nun sind wir ja schon total viel schlauer, aber jetzt müssen wir erstmal gucken, wie wir das wieder umsetzen. Insofern wäre das, auch wenn es im Moment ein Schnellschuss ist, weil leider unsere Zeit allmählich, sonst müssen wir nächstes Mal weiterschwätzen, was wir gerne machen können, wäre es ganz spannend, Sie würden sich sozusagen den Stundenplan der Klinik wieder zu sich nach Hause einladen. Ja. Und da möchte ich mein nicht vorhandenes Vermögen verwetten, dass die Schreibblockade weg ist. Ja, ich habe mir auch diesen Stundenplan, also ich war 6 Wochen da, den habe ich also einfach mitgehen lassen. Pass auf, Sie probieren es eine Woche? Ja. Und wir, weil ich möchte Sie nicht unhöflich rausschmeißen. Ja, ja. Sie probieren es eine Woche und wir telefonieren nächsten Sonntag nochmal. Ja, das wäre sehr nett. Sie rufen an. Ich rufe an. 20:05 Uhr, finde ich klasse. Ja. Sie probieren es aus. Okay. Wir haben schon zugearbeitet, weil Sie den Plan ja mitgenommen haben. Okay. Bis nächsten Sonntag. Geklaut. Ja, gut. Tschüss. Ich verabschiede mich von Ihnen, von euch, bis nächsten Sonntag. Ab 21.05 Uhr gehen wir auf Sendung. Ab 20.05 Uhr können Sie anrufen. Eine gute Woche, eine gute Zeit. Tschüss. Sie hörten Nachtgespräche mit Brigitte Lemle. Hier auf Bayern 2 folgen jetzt die Nachrichten und im Anschluss dann der Zündfunk-Generator.